Ohrenzeuge, Professor van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Es ist schon erstaunlich, meine Damen und Herren, wie viele Van Dusen-Fälle in einem fahrenden Zug anfangen. Vielleicht hat das ja einen tieferen Sinn, die Eisenbahn als Symbol der Technik, des Fortschritts und so. Vielleicht liegt's aber auch nur daran, dass wir beide, Professor Van Dusen und ich, öfter mal reisen, von einem Ort zum anderen, wie an diesem 31. Juli 1902. Wir hatten New Mexico, Wyoming, den Yellowstone-Nationalpark, kurz den fernen Westen unseres Russlandes hinter uns und fuhren gen Osten, zurück in die Heimat. New York, Mutter der Metropolen, schönste aller Städte. Was meinen Sie, Professor? Wie bitte, Held? Ob man wohl schon was sehen kann? Wolkenkratzer? Smog über Manhattan? Mein lieber Hedge, wir befinden uns im Bundesstaat in Nebraska. 2.500 Kilometer von New York entfernt. Und wenn Sie sich noch so weit aus dem Abteilfenster lehnen, hier sehen Sie nichts anderes als Prärie. Und Rindvieh, Professor. Rindvieh über Rindvieh. Ja. Weit das Auge reicht. Über ein Stefas rum. Da direkt vor uns, auf den Gleisen. Moment mal, auf den Gleisen? Ah! Um Gottes Willen, Hedge! Langsam, ganz langsam kam ich wieder zu mir. Ich schlug die Augen auf. Wo war ich? Ich lag in einem Bett und ein wunderschönes weibliches Wesen beugte sich über mich. Ein Engel. Sie übertreiben, Mr. Hedge. Bin ich im Himmel? Sie sind in Flatwood, Mr. Hedge. Ach. Und wer oder was ist Flatwood? Ein Ort in Nebraska, mein lieber Hedge, ein sehr kleiner Ort. Praktisch nicht mehr als ein Verladebahnhof für Rinder. Und weil Flatwood weder ein Hospital noch ein Hotel aufzuweisen hat, war Mr. Bentin so freundlich, Sie bei sich aufzunehmen. Das bin ich, Jesse Bentin, Sheriff von Flatwood County. Angenehm. Freut mich, dass Sie wieder an Deck sind, Mr. Hedge. Ein paar Stunden waren Sie total abgetreten. Bobby hat sich richtig Sorgen um Sie gemacht. Bobby? Meine Tochter, Roberta Bentin. Mein Engel. Sagen Sie Bobby zu mir, Mr. Hedge, das tun alle. Mit Vergnügen, Bobby. Und Sie nennen mich Hutchinson. Darauf sollten wir was trinken. Bobby, mein Engel, Sie haben doch bestimmt einen Schluck Whisky im Haus. Mein lieber Hedge, das kommt überhaupt nicht in Frage. Kein Alkohol, kein Nikotin. 24 Stunden, strengste Bettruhe. Sie meinen doch nicht etwa mich, Professor. Wen sonst, mein lieber Hedge? Aber warum denn? Kann mir jemand mal erzählen, was eigentlich passiert ist? Wir saßen im Zug. Es hat plötzlich gekracht. Ja, und dann weiß ich nichts mehr. Ihr Zug ist mit einem Ochsen zusammengestoßen, Mr. Hedge. So was kommt bei uns immer wieder mal vor. Und dabei, mein lieber Hedge, sind Sie mit dem Kopf gegen das Gepäcknetz geprallt und haben sich so eine leichte Commotio Cerebri zugezogen. Como? Wie war das? Gehirnerschütterung, mein lieber Hedge. Freuen Sie sich. Ah, warum sollte ich? Weil wir nunmehr mit Sicherheit davon ausgehen können, dass Sie ein Gehirn Ihr eigen nennen. Allem gegenteiligen Anschein zum Trotz. Ja, vielen Dank, Professor. Zu gütig. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Hutchinson. Sie sind doch Fachmann. Was sagen Sie dazu? Bobby drückte mir ein bedrucktes Blatt Papier in die Hand, eine Zeitung. Naja, was man hier draußen so Zeitung nennt. Die Flatfoot-Fanfare. Schlagzeile, Kollision auf den Schienen. Zwei Opfer, ein Ochse tot, ein Reisender verletzt. Oh, nicht schlecht, ganz pfiffig. Finden Sie Hutchinson? Wirklich? Das freut mich. Aber haben Sie die Schlagzeile gemacht, Bobby? Nicht nur die Schlagzeile, Mr. Hedge. Bobby macht die ganze Fanfare. Sie schreibt, sie setzt, sie druckt. Bobby macht alles. Ach, dann sind wir ja Kollegen, Bobby, mein Engel. Sie übertreiben schon wieder, Hutchinson. Ich bin nur eine kleine Zeitungsmacherin in der Prärie. Und Sie? Sie sind der große Hutchinson Hedge. Star-Reporter des Daily New Yorker. Oh, vielen Dank. Was ist das? Das Telefon, Hutchinson. Telefon hier? Jawohl, Mr. Hedge. Hier, in Flatfoot. Mitten in der Prärie von Nebraska. Hätten Sie nicht gedacht, was? Ich wette, da stand sogar der Professor. Keineswegs, Mr. Bentin. Bereits beim Betreten Ihres Hauses fielen mir die Drähte ins Auge, welche vom Dachstuhl hinaus in die Prärie führen. Geh schon ran, Bobby. Frag ihn, was er will. Hallo? Wie geht's, Mr. Stetson Fillmore? Unser Erfinder. Er hat die Telefonleitung gelegt. Was? Von seiner Ranch bis zu mir. Weil er ab und zu Ärger mit den Cowboys hat, wissen Sie? Mr. Stetson Fillmore, gratuliere! Aber ja, natürlich schreibe ich was in der Fanfare. Das ist die Meldung des Jahres, Mr. Stetson Fillmore. Wann soll ich? Noch heute Abend. Aber gern, Mr. Stetson Fillmore. Warten Sie. Jetzt ist es 7:10. Um 8 kann ich bei Ihnen auf der Longman Ranch sein. Gut. Bis dann, Mr. Stetson Fillmore. Sie haben es geschafft, Daddy. Der Motorflieger ist fertig. Der erste Motorflieger der Welt, der wirklich fliegen kann. Nicht an der Ostküste, nicht in Europa. Nein, bei uns. In Flatfoot, Nebraska. Hurra! Sie setzen mich in Erstaunen, Miss Bentin. Bisher war ich der Meinung, über die aktuelle Entwicklung der Aeronautik, insbesondere auf dem Gebiet des Motorflugs, aufs Genaueste und Vollständigste informiert zu sein. Ich weiß von den Gebrüdern Wright in Carolina, von Lilienthal in Deutschland, Adair in Frankreich, ich kenne den Österreicher Crest, den Engländer Pilcher, doch von... wie war der Name? Stetson Fillmore, Professor. Marmaduke Stetson Fillmore, mit Bindestrich. Sie entschuldigen mich. Ich muss mein Notizbuch holen und Smokey anschirren. Smokey? Unseren alten Apfelschimmel, Hutchinson. Die aeronautischen Verdienste eines Marmaduke Stetson Fillmore in Nebraska, mit oder ohne Bindestrich, sind mir, ich muss es gestehen, bis dato gänzlich unbekannt. Das will was heißen, meine Damen und Herren. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine, ist ja nicht nur Wissenschaftler und Amateurkriminologe von internationalem Ruf, er gehört auch in die erlauchte Runde der großen Erfinder unserer Zeit. Gerade in der Aeronautik hat er bekanntlich Epochales geleistet. Was die Details betrifft, verweise ich auf mein grundlegendes Werk Studien zur aerodynamischen Theorie der Aeronautik. Nie was von gehört, Professor. Tut mir leid. Aber wer Marmaduke Stetson Fillmore ist, das kann ich Ihnen sagen. Tun Sie das, Mr. Bentin. In aller gebotenen Kürze, wenn ich bitten darf. Und von Anfang an. Von Anfang an? Ja. Tja, das wäre vor etwa 50 Jahren. Damals waren die Stetson Fillmores die reichste und mächtigste Viehzüchterfamilie in der ganzen Gegend. Heute ist der Besitz zum größten Teil verkauft und von den Stetson Fillmores ist nur noch einer übrig. Marmaduke. Ein merkwürdiger Vogel, meine Herren. Ganz und gar aus der Art geschlagen. Und warum? Weil der gute Marmaduke Stetson Fillmore sich für Rindvieh überhaupt nicht interessierte. Außer in Form von Steaks, nehme ich an. Stattdessen hantierte er mit Rechenschieber, Zeichenstift, Hammer und Draht und erfand auf Teufel komm raus. Bisher hatte er damit allerdings wenig Glück gehabt. Entweder waren seine Erfindungen schon erfunden, das Telefon zum Beispiel oder der Phonograph, oder sie funktionierten nicht. Schließlich hatte er sich auf die Fliegerei geworfen, auf den Motorflieger, den Aeroplan, das Flugzeug. Seit 2 Jahren arbeitet er daran, meine Herren. Draußen auf der Longhorn Ranch, 12 Kilometer südwestlich von Flatfoot. Allein? Mit einem Gehilfen. Don Adams heißt er. Tüchtiger Bursche. Übrigens guter Freund von Bobby. Aha. Der Aeroplan, die motorgetriebene Flugmaschine. Ein kühnes Unterfangen. Womöglich zu kühn. Mr. Edison, der weithin bekannte, wenn auch stark überschätzte Mechaniker, ist der Ansicht, diese Erfindung müsse einem späteren Jahrhundert vorbehalten bleiben. Nun, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, Professor. Es sieht so aus, als ob Mr. Edison sich geirrt hat. Der Motorflieger ist erfunden. Von Marmaduke Stetson Fillmore und Don Adams. Ich fahre, Daddy. Ich werde Sie begleiten, Miss Bentin. Der legitime Wissensdurst des Aeronautikers duldet keinen Aufschub. Mit eigenen Augen will ich sehen, was Ihr Erfinder zustande gebracht hat. Sie können gerne mitkommen, Professor. Allerdings müssen Sie mit einem harten Sitz im Einspänner vorlieb nehmen. Für die Wissenschaft, Miss Bentin, bin ich zu jedem Opfer bereit. Fein. Dann wollen wir mal, Professor. Ja, und ich? Sie, mein lieber Hedge, Sie bleiben im Bett. Aber Professor... Keine Widerrede. Behalten Sie ihn im Auge, Sheriff. Achten Sie darauf, dass er die von mir verhängte absolute Alkohol- und Nikotinprohibition unbedingt einhält. Wenn Sie meinen, Professor... Ich meine, Mr. Bentin. Ich kenne Mr. Hedge. Kommen Sie, Miss Bentin. Schöne Bescherung. Mysteriöser Erfinder. Motorflugzeug. Da wartete eine Superstory direkt vor der Haustür. Und ich war lahmgelegt und festgenagelt. Sheriff Bentin erwies sich als absolut unbestechlich. Außerdem, und das war schlimmer, als ein ungeheurer Langweiler. Um mich aufzuheitern, gab er mir ausgewählte Abschnitte aus der offiziellen Statistik des Staates zum Besten. Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass Nebraska im Jahre 1900 3,2 Millionen Rinder aufzuweisen hatte? Ich nicht. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Bentin dröhnte, ich war sauer und so verging die Zeit. Da Hutchinson vorläufig ausgefallen ist, liegt es wohl an mir, meine Damen und Herren, Ihnen zu berichten, wie die Geschichte weiterging. Natürlich kann Bobby Bentin von der Flatfoot-Fanfare nicht Hutchinson Hedge ersetzen, den berühmten rasenden Reporter des Daily New Yorker, den durch jahrelange Erfahrung gestählten Begleiter, Assistenten und Chronisten von Professor Van Dusen. Aber ich werde mein Bestes tun. Also. Wir zuckelten durch die Prärie, Professor Van Dusen und ich, direkt nach Südwesten, Richtung Longhorn Ranch. Old Smokey trabte für Bass. Ich hielt sowohl die Zügel als auch Ausschau nach Verkehrshindernissen wie Rinder oder Bauten von Präriehunden. Ab und zu warf ich einen Blick auf meinen Begleiter, der neben mir hockte. Schweigend, in Gedanken vertieft. Ein nobles, vergeistigtes Profil. Eigentlich ein ganz gut aussehender Mann, dachte ich. Wenn er ein bisschen größer wäre und ein paar Jahrzehnte jünger. Doch ich schweife ab. In der Tat, Miss Bentin, da Sie nun einmal Mr. Hedges Rolle einzunehmen versuchen, haben Sie die Güte, sich strikt Ihrer Chronistenpflicht zu widmen. Zu Befehl, Professor. Und was soll ich... Das Wetter, Miss Bentin. Die meteorologische Situation hat, wie Sie wissen, für den vorliegenden Fall eine nicht unerhebliche Bedeutung. Fall? Der hat doch noch gar nicht richtig angefangen, Professor. Aber er wird, Miss Bentin, er wird, und zwar in Kürze, wenn ich bitten darf, das Wetter. Ei, ei, Sir, Professor, wollte ich sagen. Wir fuhren also durch die Prärie. Es war kurz nach 7:30 und schon ziemlich dunkel, weil der Himmel ganz und gar mit einer tief hängenden Wolkendecke überzogen war. Ein kräftiger Wind blies aus Südwest, uns direkt ins Gesicht. Gut so, Professor? Es geht an, Miss Bentin. Jenes trübe, flackernde Licht rechts von uns. Handelt es sich hier bereits um unser Ziel, die Longhorn Ranch? So weit sind wir noch nicht, Professor. Das ist das Blockhaus des alten Bad Masterson. Seit ein paar Jahren wohnt er da mit seiner Frau Pearl. Die beiden sollten Sie mal kennenlernen, Professor. Ein uriges Paar. Zwei echte Fossilien aus dem Westen, als er noch richtig wild war. Sie hat Postkutschen überfallen. In ihrer Jugend Maienblüte. Das behauptet sie jedenfalls. Und er war alles, was Sie sich nur vorstellen können. Trapper, Goldsucher, Cowboy, Scout bei der Kavallerie. Später hatte er einen Saloon in Dodge City. Moment bitte. Da war er übrigens auch mal Marshal. Noch vor Wyatt Earp. Schweigen Sie, Miss Bentin. Aber wieso? Psst. Halten Sie an. Brrr, Smokey. Was haben Sie denn, Professor? Hören Sie nichts? Doch, Professor. Da ist was. Oben am Himmel, vor uns. Es wird lauter. Ein Geräusch aus Südwest, dessen Quelle sich nach Nordost bewegt. Das heißt, auf uns zu. Und was ist das, Professor? ganz unverkennbar das Geräusch eines Benzinmotors, Miss Benty. Benzinmotor? Am Himmel? Der Flieger, Professor. Stetson Fillmores Motorflieger. So scheint es, Miss Benty. Er ist in der Luft. Er fliegt. Jetzt ist er direkt über uns. Schade, dass wir ihn nicht sehen können. Die dicken Wolken. Er wird leiser, Professor. Die Maschine hat, wie zu vermuten steht, gewendet und fliegt nunmehr zurück nach Südwest. Zur Longhorn Ranch, Professor. Er wird landen wollen, der Aeroplan. Gleich neben seinem großen Schuppen hat Mr. Stetson Fillmore eine Start- und Landebahn bauen lassen. Ein Flugversuch? Zu dieser Tageszeit, bei diesem Wetter? Merkwürdig, höchst merkwürdig. Professor, was war das? Eine Explosion, Miss Bettine. Und jetzt? Sehen Sie doch, Professor. Feuer! Es brennt! Ohne jeden Zweifel, Miss Bettine. Der Flieger, Professor. Er muss bei der Landung verunglückt sein. Das wird sich zeigen, Miss Bettine. Hü, Smoky! Für die rund 2 Kilometer bis zur Ranch brauchten wir praktisch nur Sekunden. Noch nie war der alte Smoky so schnell gewesen wie an diesem Abend. Immer schärfer trat unser Ziel aus dem grauen Dämmerlicht. Das Wohnhaus, der Schuppen, der dunkle Streifen der Landebahn. Und direkt daneben ein bizarres Gewirr verkohlter, rotglühender Trümmer. Wir hielten, stiegen aus. Das Feuer war ausgebrannt. Unheimliche Stille lag über dem Unglücksort. Und sie wurde noch unheimlicher, als ich in den Trümmern auf dem Rest des Sitzes einen schwarzen Schatten sah. Eine Gestalt? Ein Mensch? Ich ging näher heran. Eine Leiche, Miss Bentin. Oh Gott! Das ist Don! Meine liebe Miss Bentin, ich darf Sie darauf hinweisen, dass Sie Mr. Hedges Platz einnehmen. Sie sind meine Chronistin und im Falle eines Falles meine Assistentin. Sie haben keine Zeit, sich Ihrem Schmerz hinzugeben. Konzentrieren Sie sich auf den Fall. Fall? Was für ein Fall? Das war ein Unfall, Professor. Wir haben es doch miterlebt. Der Aeroplan ist kurz vor der Landung abgestürzt. Das Benzin hat sich entzündet und... Der arme Don. Wie ich annehme, Miss Bentin, haben Sie den Toten als Don Adams, Stetson Fillmores Gehilfen, identifiziert. Ja, Professor. Wieso hat er eigentlich das Flugzeug geflogen? Warum nicht Mr. Stetson Fillmore selbst? Und wo steckt Mr. Stetson Fillmore? Hören Sie? Professor, da stöhnt jemand. Ob er das ist? Sehen wir nach, Miss Bentin. Holen Sie die Laterne vom Wagen. Es war Mr. Stetson Fillmore. Er lag hinter dem Schuppen, bewusstlos. Der Professor sah ihn sich kurz an. Nichts Ernstes, ein leichtes Hämatom am Kinn. Offenbar wurde er niedergeschlagen. Nehmen Sie sich seine an, Miss Bentin, lockern Sie seinen Kragen, legen Sie ihm etwas unter den Kopf, holen Sie Wasser von der Pumpe. Soll ich ihm auch noch ein Schlaflied singen, Professor? Interessant, eine typische Hedge-Reaktion. So. Und was werden Sie tun, Professor, während ich die barmherzige Schwester spiele? Ich bin Kriminologe, Miss Bentin. Ich untersuche. Und so geschah es. Van Dusen untersuchte. Ich kümmerte mich um Stetson Fillmore und ärgerte mich über den Professor und seine Art. Wie hielt Hutchinson das bloß aus? Außerdem grämte ich mich um Don. Das will ich allerdings gleich klarstellen. Don und ich waren gute Freunde gewesen. Mehr nicht. Natürlich war ich bestürzt über seinen Tod, auch sehr traurig. Aber total überwältigt war ich nicht. Dazu hatte ich auch gar keine Gelegenheit, weil ich den großen Amateurkriminologen beobachten musste. Was er untersuchen nannte, sah so aus. Er wanderte mit der Laterne um das Flugzeugwrack, stocherte vorsichtig darin herum, beugte sich vor, begutachtete den Boden um die Aufschlagstelle, blieb stehen, ging weiter, murmelte so vor sich hin. Aha, oho, so, so. Das dauerte etwa 10 Minuten. Dann schüttelte er sich und wurde wieder normal. War das alles? Meine Untersuchung ist vorerst beendet, Miss Bentin. Und? Was haben Sie rausgekriegt? Darüber später, Miss Bentin. Wie geht es Ihrem Schutzbefohlenen? Danke der Nachfrage, Professor. Er kommt zu sich. Was ist passiert? Das wünsche ich von Ihnen zu erfahren, Mr. Stetson Fillmore. Wer sind Sie? Was ist hier überhaupt los? Nicht aufregen, Mr. Stetson Fillmore. Ganz ruhig. Ach, Bobby. Bobby Bentin, wie kommen Sie hier? Sie haben mich angerufen, Mr. Stetson Fillmore. Richtig. Um Gottes Willen, mein Aeroplan. Ist er abgestürzt? Und Don? Nachdem ich Mr. Stetson Fillmore informiert und er seinen ersten Schrecken überwunden hatte, gab er mir und dem Professor einen kurzen Bericht über das, was auf der Ranch vorgefallen war. Nach dem Anruf bei mir hatte er den Probeflug vorbereitet. Mit Don Adams hatte er den Aeroplan aus dem Schuppen auf die Startbahn gerollt. Er hatte den Tank mit Benzin gefüllt, die Instrumente und den Motor überprüft. Alles war in Ordnung. Ich wollte gerade einsteigen, da hielt Don mich zurück. Er erklärte mir, er wolle die Maschine fliegen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Natürlich sagte ich nein. Ich konnte und durfte das nicht zulassen. Der Aeroplan ist mein Werk. Ich habe ihn erdacht und gebaut. Sicher, Don hat dabei geholfen, aber nur in untergeordneter Position. Doch was für mich viel wichtiger war, der Flug war für Don viel zu gefährlich. Er hatte keinerlei Erfahrung als Aeronaut. Und das Flugwetter war auch nicht ideal, nicht sehr hell, ziemlich windig. Aber Don ließ sich nicht überzeugen. Und als ich bei meiner Weigerung blieb, da hat er mich kurzerhand niedergeschlagen. Tja, und dann muss er mit dem Aeroplan aufgestiegen und später bei der Landung verunglückt sein. Ich hatte ihn gewarnt. Sowas sieht Don gar nicht ähnlich. Warum meinen Sie, hat er das getan, Mr. Stetson Fillmore? Er hat gewusst, dass Sie kommen, Bobby. Ich nehme an, er wollte Sie beeindrucken, ihn imponieren. Erstaunlich. Was meinen Sie, Professor? Ich meine, dass Don Adams den Start des Aeroplans gegen jede aeronautische Regel mit dem Wind durchführte. Was verstehen Sie denn davon? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Professor Dr. Augustus von Dusen. Wissenschaftler, Amateurkriminologe, Denkmaschine. Und Aeronautikexperte, unter anderem. So. Wie gesagt, Don war unerfahren. Gerade aus diesem Grunde, Mr. Stetson Fillmore, sehen Sie mich erstaunt. Ein Start mit dem Wind, sofern er überhaupt möglich ist, erfordert profunde aeronautische Praxis. Befindet sich auf Ihrer Ranch ein Kühlraum, Mr. Stetson Fillmore? Ja, ein Eiskeller hinter dem Wohnhaus. Helfen Sie mir, die Leiche Ihres Gehilfen aus dem Wrack zu bergen und dorthin zu schaffen. Zu einem späteren Zeitpunkt, sagen wir morgen Nachmittag, werde ich eine Obduktion vornehmen. Wir fuhren zurück, Professor Van Dusen und ich. Mr. Stetson Fillmore, der sich besser fühlte, blieb auf der Ranch. Es war gegen 10, als wir in Flatfoot ankamen. Ich zog mich gleich auf mein Zimmer zurück, um einen Artikel für die nächste Ausgabe der Flatfoot-Fanfare zu schreiben. Schlagzeile: Schwarzer Tag für Flatfoot County und die Welt. Motorflieger erfunden und gleich darauf abgestürzt. Ein Toter. Damit wäre ich wieder dran, meine Damen und Herren. Falls Sie wissen wollen, wie es mir in der Zwischenzeit ergangen war, ich hatte mich entsetzlich gelangweilt, die Tiraden des Sheriffs über mich ergehen lassen, ein bisschen geschlafen, was gegessen, nicht das Steak, das ich haben wollte, sondern auf Anordnung des Professors eine Schale Milchbrei. Wicked. Aber jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wurde es interessanter. Ein Fall war am Horizont aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich lag im Bett und konnte nicht mehr tun, als dem Professor zuzuhören. Das missfiel mir. Und auch Sheriff Bentin hatte was zu meckern. Ich bin der Sheriff vom Flatfoot County, Professor. Die zuständige Behörde. Sie hätten mich sofort verständigen sollen. Per Telefon. Das ist ganz einfach. Sie nehmen nur den Hörer ab, dann klingelt's hier. Ich weiß, wie ein Telefon funktioniert, Mr. Bentin. Sie zu bemühen, war völlig unnötig. Alle relevanten Untersuchungen wurden von mir durchgeführt. Aber ich muss doch ein Protokoll aufnehmen, Professor. Tun Sie das, Mr. Bentin. Ich werde Ihnen die wichtigsten Details in die Feder diktieren. Schreiben Sie erstens... Augenblick, Professor. Nicht so schnell. Papier, Feder, Tintenfass. So, schießen Sie los. Erstens, Don Adams wurde erschossen. Erschossen? Fragen stellen können Sie später, Mr. Bentin. Schauen Sie weiter. Da infolge der relativ geringen Menge an Benzin der Körper nur recht unvollkommen verbrannt ist, lässt sich eine Schusswunde auf der linken Brustseite deutlich wahrnehmen. Deutlich, das versteht sich, für das geschulte Auge des forensischen Mediziners oder auch Pathologen. Wie schreibt man das, Professor? Gar nicht, Mr. Bentin, gar nicht. Lassen Sie es weg. Es handelt sich lediglich um eine Bemerkung in Parenthese. Dann. Halten Sie uns bitte nicht auf, Mr. Bentin. Zweitens, obgleich Adams durch einen Sicherheitsgurt auf dem Sitz des Aeroplans festgehalten wurde, wies sein Körper an den vom Gurt bedeckten Flächen keinerlei Hämatome bzw. Läsionen auf. Drittens, unter den zum Teil verbrannten Holz- und Metallresten des Aeroplans fanden sich eindeutige Spuren geschmolzenen Wachs. Und viertens, zu erwartender Aufschlag- und Schleifspuren am Boden... Langsam, Professor, langsam, ich komme nicht mit. Diktiere ich zu schnell für Sie, Mr. Bentin? Das auch, Professor, aber ich meine... Was Sie da sagen, das muss doch erst mal in Ruhe durchdacht werden. Nur zu, Sheriff, denken Sie durch. Sehen Sie mal, Professor, Sie behaupten, Don Adams wurde erschossen. Ja. Das heißt, es war kein Unfall. Es war Mord. Sehr gut, Sheriff, eine brillante Schlussfolgerung. Danke, Mr. Hedge. Wenn das stimmt... Denn was soll das heißen, Sheriff? Was Professor Van Dusen sagt, stimmt immer und überall. Schon gut, Mr. Hedge, ich wollte ja nur sagen, ich kann mir denken, wer es war. Wer Don erschossen hat, meine ich. Was Sie nicht sagen, Mr. Bentin. Und auf welche Person richtet sich Ihr Verdacht? Auf den alten Bat Masterson-Professor. Ein uriger Typ. Und seine Alte erst. Richtige Überbleibsel, die beiden. Wie sagt man? Reliquien. Sie meinen vermutlich Relikte. Ihre Tochter Relikte. Hat mich über das Paar bereits informiert, ja. Welchen Grund haben Sie für Ihren Verdacht, Mr. Bentin? Der alte Bett wohnt ganz in der Nähe der Ranch. Von seinem Blockhaus aus hätte er den Flieger mit Leichtigkeit abschießen können. Er hat oft genug gesagt, dass er das tun will. Neumodisches Teufelszeug, hat er gesagt. Wenn das Ding wirklich mal fliegt, dann knall ich's runter, hat er gesagt. Sicher? Er war nicht der Einzige, aber der Lauteste. Erklären Sie sich näher, Mr. Bentin. Na, alle Cowboys hier in der Gegend haben was gegen Mr. Stetson Fillmore und seine Erfindungen. Warum denn? Wegen dem Krach, Mr. Hedge. Das Vieh wird verschreckt und die Milch wird sauer, sagen die Cowboys. Darum hat Mr. Stetson Fillmore ja die Telefonleitung zu meinem Haus gelegt, damit er mich zu Hilfe rufen kann, wenn ihn die Cowboys mal nachts auf die Bude rücken. Bude... Blockhaus nahe der Longhorn Ranch. Mr. Bentin, ich hege die Absicht, gleich morgen früh Mr. Masterson nebst Gattin einen Besuch abzustatten. Gut, Professor, ich komme mit. Besser nicht, Mr. Bentin. Sie haben hier zu tun. Ach. Und was? Sie werden Stetson Fillmore vernehmen, Mr. Bentin. Rufen Sie ihn gleich an, bestellen Sie ihn für morgen Vormittag zu sich. Wenn Sie das für richtig halten, Professor. Ja, bitte. Und ich, Professor... Morgen darf ich doch bestimmt wieder aufstehen. Sie, mein lieber Hedge, halten Bettruhe. Oh. Bis morgen Abend. Miss Bentin wird Sie weiterhin vertreten. Bis hier, ja. Das muss ich zugeben, hat sie ihre Sache ausgezeichnet gemacht. Thank you. Über Nacht hatten sich die Wolken verzogen. Der Himmel war klar und leuchtend blau. Die Sonne schien. Es war ein wunderschöner Präriemorgen. Deshalb fanden wir Beth und Pearl Masterson vor ihrem Blockhaus auf der Veranda. Sie waren gerade bei ihrem üblichen Frühstück. Selbstgebrannter Whisky. Ohne Wasser oder Soda. Was? Mein Bett soll die Flieger runtergeschossen haben? Quatsch. Der sieht doch nichts mehr, der alte Zausel. Ein schönen Tor trifft der nicht mal, wenn man ihn dran lehnt. Treff ich wohl, alte Schabracke. Triffst du nicht, du Blindgänger. Und beim großen Wegschießen in Tumsen, wer hat ja denn den ersten Preis gewonnen? Du, Bett. Aber das war 1860. 1860. Schöne Zeit war das, Pearl. Altes Wrack. Du hast die Goldtransporte überfallen. Und du hast alles wieder verspielt, du Weihnachtsmann. Hab ich nicht, alte Fregatte. Hast du wohl. Aber den Flieger hast du nicht runtergeschossen. Gestern Abend hast du wie eine Mumie in der Koje gelegen und geschnarcht. Nach nur 3 Flaschen Whisky. Vertragen tust auch nichts mehr, du Weichei. Tu ich wohl, Alter, bitte. Wer war denn der Beste beim Betttrinken in Laramie und damals in Wichita? Darf ich Sie bitten, meine Herrschaften, Ihre zweifellos hochinteressanten Reminiszenzen kurz zu unterbrechen und mir zuzuhören? Dass Sie, verehrter Mr. Masterson, Don Adams nicht erschossen haben, war mir bereits klar, bevor ich Sie aufsuchte. Wir, Miss Bentin und ich, hätten als Ohrenzeugen Ihren Schuss hören müssen, da dies nicht der Fall war. Schon richtig, Professor. Aber dann verstehe ich nicht, was Sie hier eigentlich wollen. Ich beabsichtige, Mr. und Mrs. Masterson eine Frage zu stellen. Von mir aus? Nichts dagegen, fragen Sie. Haben Sie im Verlauf des gestrigen Tages auf dem nahen Gelände der Longhorn Ranch etwas Ungewöhnliches wahrgenommen? Was Ungewöhnliches? Ja, hab ich. Du willst was gesehen haben, du Blindschleich? Nicht gesehen, bitte. Gehört. Interessant. Und was haben Sie gehört, Mr. Masterson? Krach, Mordsradau. Als ob was kaputt geschlagen wird. Wie Holzhacken. Bloß lauter. Sehr interessant. Aber alles hast du doch nicht gehört, du taube Nuss. Da war nämlich noch was vorher. Da ist der Motor von diesem Flieger gelaufen. Ganz lange. Äußerst interessant. Mrs. Masterson, seien Sie so freundlich, Miss Bentin, mir Ihren Wagen inklusive Smokey für kurze Zeit auszuleihen. Was haben Sie vor, Professor? Ich gedenke, eine kleine Exkursion zu unternehmen. Ohne Ihre Chronistin und Assistentin? Ja, allein, Miss Bentin. Oh. Warten Sie hier auf mich. In 1 bis 2 Stunden werde ich zurück sein. In der voluminösen Van Dusen-Chronik, meine Damen und Herren, stellt der Mordfall Don Adams eine höchst kuriose, in gewisser Weise sogar einmalige Episode dar. Nicht in kriminologischer Hinsicht handelt es sich hier doch um einen eher schlichten Fall, obgleich er durchaus einige Finessen kriminologischer und mehr noch aeronautischer Komplexität aufzuweisen hat. Kurios und einmalig nenne ich die Affäre, weil ich, obschon ausnahmsweise mit zwei Chronisten versehen oder auch geschlagen, mich nichtsdestotrotz gezwungen sehe, Ihnen, meine Damen und Herren, ein wichtiges, ja entscheidendes Kapitel höchstpersönlich als mein eigener Chronist vorzutragen. Auch und gerade dem Meisterkriminologen obliegt es gelegentlich, in erhabener Isolation voranzuschreiten. So auch hier. Dazu bewogen mich nicht etwa Eitelkeit und Selbstglorifizierung, Eigenschaften, welche meinem Charakter ohnehin fremd sind. Vielmehr das durchaus menschenfreundliche Bestreben, Miss Bentin nicht in Gefahr zu bringen. Ich begab mich, Sie werden es erraten haben, zur Longhorn Ranch. Hier erwartete ich, die noch fehlenden Mosaiksteine, die letzten Glieder der logischen Indizienkette aufzuspüren. Im Prinzip war der Fall gelöst. Ich wusste alles. Ich wusste, wer Don Adams ermordet hatte und vor allem, auf welche Weise die Tat ausgeführt worden war. Nunmehr galt es, fundierte Spekulationen durch solide Beweise in fundiertere Fakten umzuwandeln. Auf der Ranch hatte ich freie Hand, da der Hausherr, Marmaduke Stetson Fillmore, sich dank meiner vorsorglichen Intervention in Flatfoot bei Sheriff Bentin aufhielt. Erwartungsgemäß wurde ich fündig, sowohl im Schuppen, welcher dem Erfinder als Werkstatt und Hangar diente, als auch im Wohnhaus. Hier unterzog ich gerade Stetson Fillmores aeronautische Aufzeichnungen, die Berechnungen, Pläne und Entwürfe für seinen Aeroplan einer kursorischen Durchsicht, als plötzlich... Professor Van Dusen, hab ich's mir doch gedacht. Sie kommen ungelegen, Mr. Stetson Fillmore. Im Gegenteil, Professor, ich komme gelegen. Und vor allem komme ich noch zur rechten Zeit. Sie sind doch wohl nicht bewaffnet. Mit der Wehe des Geistes, Mr. Stetson Fillmore. Wenn's weiter nichts ist, die wird gegen meinen Revolver wenig ausrichten können. Legen Sie die Papiere aus der Hand, Professor. Heben Sie die Arme. Treten Sie zurück an die Wand. Ja, so. Unter uns, meine Damen und Herren, wenn ich auch nicht unbedingt mit Stetson Fillmores Erscheinen gerechnet hatte, traf es mich andererseits doch nicht völlig unvorbereitet. Ich hatte gewisse prophylaktische Maßnahmen getroffen, hier auf der Ranch und im Hause des Sheriffs, und war nun darauf angewiesen, dass sie in meinem Sinne zur Geltung kamen. Meine ganze Hoffnung ruhte auf dem guten Hedge. Keine allzu stabile Basis, was die Intelligenz betrifft, jedoch ansonsten, wie mir wohl bewusst war, durchaus loyal und zuverlässig. Also wartete ich ab. Ich hielt Stetson Fillmore hin und versuchte, ihn zum Reden zu bringen. Ein nicht eben schwieriges Unterfangen. Ein wunderschöner Plan, das müssen Sie zugeben, Professor. Detailliert, durchdacht, dilettantisch und durchlöchert. Nicht einen Augenblick haben Sie mich in die Irre führen können. Aber, bester Professor Van Dusen, auf einen Experten Ihres Kalibers war ich nicht eingestellt. Ich rechnete mit Bobby Bentin. Sie war als Zeugin meiner Inszenierung vorgesehen. Deshalb hatte ich Sie ja angerufen und mich hier mit ihr verabredet. Dass Sie, Professor, sich gerade zu diesem Zeitpunkt in Flatfoot aufhalten mussten. Sagen Sie, was hat Sie auf die richtige Spur gebracht? Fragen Sie besser was nicht. Unter anderem die Tatsache, dass Adams Leiche unter dem Gurt nicht jene Hautverletzungen aufwies, welche bei einem Absturz durch Reibung und Druck des Gurtes unbedingt hätten auftreten müssen. Fazit, ein Absturz hatte nicht stattgefunden. Ferner haben Sie den vermeintlichen Aufschlag der Maschine nur höchst oberflächlich und laienhaft simuliert. Die Grasnarbe war nicht eingedrückt und in Aufschlagsrichtung verschoben, sondern mit dem Spaten ausgestochen. Einen weiteren deutlichen Hinweis gab mir sodann die gestern Abend vorherrschende Witterung. Wind aus Südwest, dichte Wolken. Unabdingbare Voraussetzungen, auf die ich lange warten musste, Professor. Versteht sich. Bei klarem Himmel wäre Miss Bentin Ohren- und Augenzeugin gewesen. Sie durfte jedoch auf keinen Fall sehen, was sich da, Fluggeräusche von sich gebend, über ihr bewegte. Und was war das, Professor? Wissen Sie es? Selbstverständlich, mein lieber Stetson Fillmore. Wissen Sie es wirklich? Als ich mich vor wenigen Minuten in Ihrem Schuppen umsah, fielen mir einige äußerst interessante Dinge ins Auge. Eine gut ausgerüstete meteorologische Station zum Beispiel oder eine Anlage zur Aufnahme phonographischer Wachsplatten. Gestern hatte ich unter den Trümmern an der Landebahn einige Objekte ausgemacht, welche mit Sicherheit nicht zu einem Aeroplan gehörten. Reste von Ballonseide, Teile eines phonographischen Apparates, Spuren von Wachs. Und als ich schließlich hinter ihrem Schuppen ein flüchtig zusammengelegtes Seil fand, ein dünnes, aber festes Seil von extremer Länge, 3 Kilometer würde ich schätzen, da war alles klar. Ich zählte 2 und 2 zusammen. Und was ist dabei herausgekommen, Professor? Das wissen Sie so gut wie ich, verehrtester. Sagen Sie es, Professor. Sagen Sie es mir. Dank Ihres Revolvers sind Sie Herr der Situation. Wenn Sie es denn wünschen, bitte sehr. Irgendwann im Verlauf des gestrigen Tages haben Sie Don Adams erschossen. Sie haben das Geräusch eines laufenden Aeroplanmotors auf eine Wachsplatte übertragen. Dabei wurden Sie übrigens belauscht, wie auch bei der Zerstörung der, in Anführungszeichen, abgestürzten Maschine. Die Leiche des Ermordeten schnallten Sie auf dem Sitz fest. Dann verständigten Sie Miss Bentin. Sie kennen die Länge des Weges von Flatfoot zur Longhorn Ranch, wie auch die für seine Zurücklegung benötigte Zeit. Zusätzlich berechneten Sie die Windgeschwindigkeit. Und zum für Sie günstigsten Zeitpunkt ließen Sie Ihren Pseudo-Aeroplan steigen. Bravo, Professor. Genau so war's. Weiter. Wie sah er aus, mein Pseudo-Aeroplan? Na? Ein Wetterballon, an welchem ein Phonograph befestigt war, auf einer hölzernen Plattform, wie ich vermute. Diese akustische Attrappe ließen Sie, wie gesagt, am langen Seil über die Wolken steigen, nachdem Sie den Phonographen aufgezogen und gestartet hatten. Der Wind trieb den Apparat nach Nordosten, auf Miss Bentins Einspänner zu. Nach Ablauf der kalkulierten Zeitspanne holten Sie ihn am Seil wieder ein, entzündeten das benzingetränkte Wrack, warfen Ballon und Phonographen nebst Wachsplatte ins Feuer, brachten sich eine leichte Verletzung am Kinn bei und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Bravissimo! Exzellent, unübertrefflich. Sie wissen alles, Professor, bis ins kleinste Detail. Danke. Die letzte Lücke, das will ich nicht verschweigen, konnte ich allerdings erst schließen, nachdem ich einen Blick in Ihre Aufzeichnungen geworfen hatte. Ich meine das Motiv. Warum haben Sie Don Adams getötet? Jetzt weiß ich es. Ich weiß, wessen Ideen und Berechnungen haupt- und ursächlich zur Konstruktion Ihres Aeroplans beigetragen haben. Ich weiß, wer in Wahrheit der Erfinder und wer lediglich der Gehilfe war. Sagen Sie selbst, Professor, konnte ich zulassen, dass ein Hinterwäldler, ein ungebildeter Cowboy, sich der Öffentlichkeit als Erfinder und Konstrukteur des ersten Motorfliegers der Welt präsentierte? Das musste ich verhindern. Und dabei, mein Bester, haben Sie Ihren Aeroplan geopfert. Das tut mir nicht weh, Professor. Das Wrack war die Stetson Fillmore 1, meine erste Maschine. Überholt, veraltet. Sie sind in meinen Schuppen eingedrungen, Professor. Da haben Sie doch sicher die Stetson Fillmore 2 gesehen. Gewiss, ein ebenfalls noch unausgereiftes Modell, wie sich bereits bei flüchtiger Inspektion unschwer feststellen ließ. Nur kein Neid, verehrter Professor. Ob die SF-2 ausgereift ist oder nicht, das werden Sie selbst überprüfen können. Sie werden sie nämlich als Erster fliegen. Zumindest wird es so aussehen. Ich verstehe. Sie planen einen zweiten Flugzeugunfall. Ganz recht, Professor. Der weltberühmte Wissenschaftler, Erfinder und aeronautische Experte hat die Maschine bei mir entdeckt und konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie in Person zu erproben. Da jedoch ein großer Theoretiker nicht unbedingt auch ein guter Praktiker sein muss, hat er bei seinem Testflug leider Bruch gemacht. Schon beim Start, fürchte ich. Ich nehme an, Sie wollen, wie im Fall Adams vorgehen, Stetson Fillmore, den Aeroplan auf die Landebahn rollen, zerschlagen, mit Benzin übergießen. Sie erschießen, reinsetzen, Streichholz und bumm, so ist es, Professor. Schade um die SF-2, aber was soll's. Bauen wir eben eine neue Maschine, die Stetson Fillmore 3. Kommen Sie, Sie müssen mir zur Hand gehen. Übrigens, schade auch um Sie, Professor, aber es ist ganz allein Ihre Schuld. Was mussten Sie sich einmischen? Los! So, jetzt ist Schluss mit dem Hin und Her. Jetzt übernimmt Hutchinson Hedge wieder das Kommando, so wie es sich gehört, und er wird es nicht mehr abgeben, bis der Fall zu einem guten Ende gebracht ist. Fangen wir damit an, meine Damen und Herren, dass wir die Uhr um etwa eine Stunde zurückdrehen. 12 Uhr mittags. High Noon, wie man im Wilden Westen sagt. Ich lag in Bentins guter Stube im Bett. Ich war allein. Der Sheriff hatte sich zurückgezogen, um ein Mittagsschläfchen zu halten. Und auch ich döste ein bisschen vor mich hin. Plötzlich drangen geisterhafte Stimmen an mein Ohr. Was ist? Professor? Sehen Sie das, Professor? Wo stecken Sie? Aber die Stimmen, wo kommen die her? Von der Händen, von der Wand, wo das Telefon ist. Telefon, richtig, das Telefon. Mir fiel was ein. Bevor Van Dusen mit Bobby Bentin aufbrach, hatte er den Telefonhörer von der Gabel genommen und neben den Apparat gelegt. Warum, hatte ich gefragt. Und er hatte gesagt, mein lieber Hedge, ich habe meine Gründe, lassen Sie den Hörer auf jeden Fall liegen. Ich muss mich noch einmal ganz kurz einschalten, meine Damen und Herren. Es handelte sich hier um eine der bereits erwähnten prophylaktischen Maßnahmen meinerseits. Eine zweite derartige Maßnahme hatte ich im Wohnhaus der Longhorn Ranch getroffen, in dem ich auch dort den Hörer des Telefons abgenommen hatte. So bestand nun zwischen beiden Punkten eine offene telefonische Verbindung. Nach Stetson Fillmores Erscheinen hatte ich meinen Standort mit Bedacht in der Nähe des Telefons gewählt und mich darüber hinaus bemüht, möglichst laut zu sprechen. Sie dürfen in Ihrem Bericht fortfahren, mein lieber Hedge. Wenn Sie fertig sind, Professor. Ja, ja. Also, ich sprang aus dem Bett, lief ans Telefon, hörte zu. Und schon nach wenigen Sekunden war mir die Situation klar. Professor Van Dusen schwebte in größter Gefahr. Ich musste was unternehmen, und zwar auf der Stelle. Natürlich hätte ich Bettruhe halten sollen, aber darauf konnte ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Es ging um Wichtigeres als das Gehirn von Hutchinson Hedge. Es ging um das Leben der Denkmaschine. Ich zog mich an. Was trägt der stilsichere Mann der Tat, wenn er im Wilden Westen aktiv wird? Richtig, die Cowboy-Kluft, die ich mir ein paar Wochen vorher in Santa Fe zugelegt hatte, einschließlich Silbersporen und Beinschutz aus Bärenfell. So ausgerüstet trommelte ich Sheriff Bentin raus. Und als der mitgekriegt hatte, was los war, holte er seine Leute zusammen. Dann ging's hoch zu Ross im Galopp durch die Prärie. Unterwegs sammelten wir noch Bobby ein und die beiden Altchen, die sich partout nicht abschütteln ließen. Jede Sekunde zählte. Und was, so werden Sie fragen, meine Damen und Herren, was geschah indessen auf der Longhorn Ranch? Gut so, da bleibt sie stehen, die Maschine. Da will ich sie haben. Danke für Ihre Mitarbeit, Professor. Jetzt werde ich Sie erschießen müssen. Das glaube ich nicht, mein lieber Stetson Fillmore. Machen Sie doch keine Schwierigkeiten, Professor. Schwierigkeiten werden Ihnen andere machen, Stetson Fillmore. Drehen Sie sich um. Sehen Sie dorthin. Reiter, Sie kommen hierher. Allem Anschein nach ein Aufgebot, geführt, wenn ich recht sehe, vom Sheriff und von meinem Freund Mr. Hedge. Gehen Sie zur Seite, Professor! Sie beabsichtigen, den Aeroplan zu starten? Der Tank ist voll! Der Himmel steht mir offen! Ich könnte Sie noch immer erschießen, Professor! Was würde Ihnen das nützen? Herr Hansrecht! Nehmen Sie wohl, Professor Van Dusen! Ich warne Sie, Stetson Fillmore! Ihr Aeroplan ist nur bedingt flugtauglich! Wir werden ja sehen, Professor! Die Flugmaschine mit Stetson Fillmore im Sitz rollte immer schneller die Startbahn entlang, direkt auf uns zu. Was sollten wir machen? Wir spritzten auseinander, alle. Nur nicht unsere beiden Wildwest-Fossilien auf ihren klapprigen Maultieren. Bat Masterson zog seelenruhig einen vorsinnflutlichen Revolver aus dem Gürtel. Pearl nahm gelassen ihr Lasso vom Sattelknopf. Worauf schießt du denn, du blinde Huhn? Auf den Flieger, so alte Granate. Was denkst du? Du hast mir ein Loch in den Hut geschossen, du Döswaffel. Hab ich nicht. Hast du wohl. Da muss ich wohl das Teufelsding stoppen. Duck dich, Bett. Pearl Masterson warf ihr Lasso. Die Schlinge legte sich um die rechte Flügelspitze und riss den Aeroplan herum. Er kam von der Startbahn ab, rollte auf das Wohnhaus zu, krachte gegen die Wand. Die Stetson Fillmore 2 war ein brennendes Wrack. Sie wäre ohnehin nicht weit gekommen. Stetson Fillmore ist tot. Wie der arme Don Adams. Und wer erfindet jetzt den Motorflug? Sie, Professor? Mein lieber Hedge, ich denke nicht daran. Theoretisch ist der gesamte Komplex bereits geklärt. Die Lösung der verbleibenden minimalen technischen Probleme liegt tief unter der Würde eines Professor Dr. Augustus von Dusen. Tja, meine Damen und Herren, so kam es, dass der Ruhm des Flugzeugerfinders nicht Professor Van Dusen zufiel, nicht Don Adams und erst recht nicht Marmaduke Stetson Fillmore, sondern ein gutes Jahr später den Gebrüdern Wright. Den Namen kann man sich auch viel besser merken. Ohrenzeuge, Professor Van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein ständiger Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen hörten Sie Therese Hemer, Dietrich Körner, Wolfgang Kondrus sowie Steffi Spierer und Herbert Weißbach als Pearl und Bat Masterson. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Yay! Redaktion Beate Möller.